Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit klitzekleiner Verspätung melden wir uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Eine neue Woche beginnt. Ich begrüße euch sehr herzlich und wir beginnen wie immer mit einer freien Themennacht. Ihr könnt sehr gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heißt Ina und Ina ist 29. Hallo. Hi. Ina. Hallo Ina. Hallo Domian. Ja. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir, Ina? Ja, es geht darum, dass ich jetzt seit über einem halben Jahr weiß, dass ich noch einen Bruder habe, den aber nicht kenne, weil er nach seiner Geburt direkt zur Adoption freigegeben wurde. Und ich jetzt, ja, seit, sag ich jetzt mal, anderthalb Monaten eigentlich ziemlich intensiv suche. Und versuche irgendwie an Informationen zu kommen über ihn. Ja. Wie hast du denn vor einem halben Jahr davon erfahren, dass du noch einen Bruder hast? Also es ist ein bisschen länger her als ein halbes Jahr und das war, also da hatte ich mich ein bisschen mit meiner Mama gestritten und bin dann halt zu meiner Omi, hab mich da ausgeheult, wie das so ist in der Familie. Ja, und meine Oma war dann auch ein bisschen stinkig und hat dann was gesagt, was sie, glaube ich, in dem Moment dann auch ein bisschen bereut hat. Und dabei ist es halt rausgekommen im Eifer des Effekts. Was hat sie denn gesagt? Bei ihr halt. Also so wörtlich weiß ich es nicht mehr genau, weil es dann auch so wie so ein Film an mir vorbeigerannt ist. Aber ja, es war halt irgendwie ja und sie kann es nicht verstehen. Und den hätten wir dann auch noch großgezogen und das hätten wir doch auch noch geschafft. Und ja, dann guckte ich sie halt nur entsetzt an und sie merkte aber in dem Moment halt, dass ich nichts wusste. Na gut, aber das musst du ja die ganze Zeit gewusst haben, dass du nichts weißt. Ja, ne? Ja, den weiß ich nicht. Also kann ich nicht sagen, weil bei uns in der Familie wird sowas auch mal relativ gern totgeschwiegen. Ja, offensichtlich, ihr habt ja in der Familie da nicht drüber gesprochen, ja. So, ich gehe davon aus, dass du dann deine Mutter angesprochen hast danach. Nee, hab ich nicht. Hast du nicht? Ich habe meine Schwester drauf angesprochen, die das wusste. Ach, es gibt noch eine Schwester? Genau, noch eine ältere Schwester. Ja. Und ja, aber sie hat auch nicht wirklich mit mir darüber gesprochen. Und letztendlich die Bestätigung habe ich dann von meiner Tante bekommen. Wieso fragst du denn deine Mutter nicht? Ja, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, also meine Mama und ich, wir erzählen uns eigentlich alles. Und das ist eben halt so ein Ding, was sie mir nie erzählt hat. Und ich denke, ich habe jetzt auch ein Alter, wo man mir sowas erzählen könnte. Allerdings mit 29 kann man darüber mal ein bisschen offen reden, glaube ich auch. Genau. Aber wenn du doch so ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter hast, dann liegt es doch sehr nahe, sie anzusprechen. Was war da los? Ja, ich glaube so ein bisschen, das ist auch bei ihr, oder ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass es bei ihr so Schamgefühl ist, denke ich. Und ich möchte ihr da nicht irgendwie zu nahe treten oder irgendwelche Wunden aufreißen oder... Ja gut, aber ja, du hast deine Oma auch nicht weiter dann befragt? Nee. Und was hat jetzt konkret deine Tante wiederum erzählt? Ja, also von meiner Tante weiß ich eigentlich so ziemlich alles. Also ich wusste dann halt ungefähr, wann er geboren wurde. Ich wusste halt, wo er geboren wurde. Solche Anhaltspunkte, sag ich mal. Ich habe den Namen erfahren. Er ist älter als du? Ja. Ja, viel älter? 2 Jahre. Ja. Und wann hat deine Mutter ihn abgegeben oder deine Eltern ihn abgegeben? Direkt nach der Geburt. Und konkret warum? Ja, weil damals war es halt so, meine Mutter hat meine Schwester zuerst auf die Welt gebracht, hat sich dann von dem Mann getrennt und muss dann den Vater von meinem Bruder kennengelernt haben, von dem sie dann halt schwanger wurde, der sie dann wohl verlassen hat, was auch immer, weiß ich nicht genau. Ihr Kinder habt alle verschiedene Väter. Ganz genau. Ach so. Und in der Schwangerschaft muss sie wohl dann meinen Vater kennengelernt haben. Und ich glaube, das war erstmal so ein Beweggrund für sie, warum sie gesagt hat, sie gibt ihn zur Adoption frei. Zum anderen dann natürlich auch klar, damals war das alles noch ein bisschen anders und ich glaube auch alles ein bisschen strenger gesehen, so von der Außenwelt. Und ja, ja. Da war das alles nicht so ganz normal, denke ich, ne? Und dann Wie das ist wirklich so ein Grund gewesen für wie, ihn. Wie verläuft jetzt, oder wie ist jetzt die Suche nach diesem Bruder verlaufen? Wie verläuft die Suche? Nicht so gut. Also ich habe dann angefangen, mit diesen Eckdaten alle möglichen Stellen anzuschreiben, sei es das Jugendamt, sei es das Krankenhaus, wo er geboren wurde. Und dann habe ich eher noch so ein paar interne Stellen, sage ich jetzt mal, mit einbezogen, um dann irgendwie über diesen Namen dann halt an irgendwelche Informationen zu kommen. Bisher ergebnislos? Jein. Also ich habe dann irgendwann von dem Klinikumschef habe ich eine ganz liebe Mail zurückbekommen, eine E-Mail, der mir gesagt hat, er würde sich Mitte Januar nochmal bei mir melden. Also wo der Bruder geboren wurde? Genau, richtig. Den gibt es noch, den Chef? Nee, nicht den, also die Nachfolger, der neue sein, ganz genau, der jetzige. Ja, Und er würde sich Mitte Januar nochmal bei mir melden, er wüsste nicht, ob es da noch Informationen geben würde. Hab dann Mitte Januar irgendwann wirklich eine E-Mail bekommen von seiner Sekretärin, die mir gesagt hat, dass diese Akten eben halt nur 30 Jahre aufbewahrt werden. Und also weißt du nichts? Jein, also ja, was sie denn? Konnte was, mir... Was weißt du denn? Genau, sie konnte mir das Geburtsdatum sagen, das ganz genaue. Also ich weiß jetzt, wann er geboren wurde und wie schwer er war. Und okay, aber das Geburtsdatum hättest du ja auch von deiner Tante erfahren können oder von der... Ja, sie wusste es nicht mehr ganz genau. Also sie konnte mir nur so einen groben Zeitraum nennen, aber so hundertprozentig wusste sie es halt nicht. Genau. Und du möchtest ihn gerne kennenlernen? Total gerne, ja. Und der nächste Schritt war dann jetzt Jugendamt. Ja. Aber da warte ich halt noch nach wie vor auf eine Rückmeldung. Ja. Ich suche halt meine. Wir können ja mal die Sendung als Forum nutzen. Was hältst du davon? wenn du die Daten, die du weißt, nennen magst, können wir das ja auf die Weise auch mal versuchen. Vielleicht, wie der Zufall so will, hört dazu oder guckt dazu. Ja. Oder möchtest du die Daten nicht so nennen? Ja, eher ungern, glaube ich. Okay, also, okay, war nur ein Angebot. Genau, aber trotzdem danke. Aber Ina, was ich wirklich auf deiner Stelle machen würde, ich würde die Mutter ansprechen. Also das könnte spätestens dann, wenn du ihn gefunden hast, was ich dir sehr wünsche, musst du sie sowieso ansprechen. Ja, natürlich. Klar. Und wenn dir das peinlich ist, ja gut, dann muss ihr da halt jetzt durch. Vielleicht ist es für sie aber auch eine Erleichterung, mal, ihr habt ein gutes Verhältnis, hast du. Vielleicht ist es auch für sie eine Erleichterung, mal dann mit dir mal auch über dieses vielleicht Tabuthema ihres Lebens auch mal zu sprechen. Unter Umständen kannst du ja von ihr noch neue Informationen bekommen auch. Vielleicht weiß sie ja was sonst keiner weiß. Ja, mag sein. Also ist halt schwierig. Also wie gesagt, ich wollte es jetzt erstmal so auf eigene Faust versuchen. Ja, aber dann stellst du sie irgendwann vor veränderte Tatsachen. Richtig. Dann weiß ich nicht, was schlimmer für sie ist. Wenn du plötzlich denn den Bruder aus dem Hut zauberst und sagst, pass mal auf hier, guck mal, Tür auf, da ist er. Oder wenn du sie jetzt einfach mal vorsichtig fragst und sagst so und so, erzähl doch mal. Ich finde es nicht schlimm, was passiert ist, erklär es mir einfach mal, was damals los war bei dir. Ja. Vielleicht hat sie ja handfeste Gründe gehabt, genau das zu machen. Ja, also ich denke schon auf jeden Fall, dass sie ihre Gründe gehabt haben muss dafür. Ja, und vielleicht ist es wirklich für sie erleichternd, auch mal darüber zu sprechen. Wer weiß, wie man damals über sie gesprochen hat danach und vielleicht haben viele die Nase gerümpft und das ist so ein Stigma, das auf ihr ruht. Vielleicht bricht das auch alles für sie dann neu auf. Mhm. Ich würde es machen. Okay. Ina. Ja, ich habe halt ein bisschen Angst auch so, dass das dann so dieses Verhältnis zwischen mir und ihr vielleicht ein bisschen kaputt gehen könnte. Glaube ich nicht. Ich vermute mal fast, dass es sogar noch intensiver und enger wird, weil ihr noch ein großes Geheimnis, was bisher ein Geheimnis war, dann teilt miteinander. Ich würde das machen. Es ist schwer, es ist nach wie vor schwer, weil ich denke auch so, dass wenn sie dann halt auch weiß, dass ich weiß, dass es ihm gibt und dass ich auch weiß, wo er ist, vielleicht für sie auch alles ein bisschen einfacher wäre. Weiß ich nicht, weil sie dann auch sich darüber freut vielleicht. Weiß ich nicht. Also ich wiederhole es nochmal. Ich würde es jetzt schon machen, aber dann musst du es natürlich sehen, wie du da mit feinem Tastsinn an die Sache rangehst. Ja, also bei uns wird er sich nicht melden aufgrund der Tatsachen, die du jetzt genannt hast. Das war zu wenig. Aber ich wünsche es dir natürlich sehr, dass du auf deinem Weg ihn finden wirst und dass es da eine gute Zusammenführung gibt und dass die Familie anwächst. Das ist so eine schöne Sache. Ja. Nina, alles Liebe und alles Gute wünsche ich. Super, danke. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere kostenfreie Telefonnummer für euch. Und die ist Patricia. Und die Patricia ist 29. Guten Morgen. Ja, hallo. Patricia, was ist denn dein Thema? Ja, mein Thema ist, dass meine Eltern vor 2,5 Jahren gestorben sind. Und ja, jetzt so langsam ja die Nachwirkungen kommen. Beide Eltern sind vor 2,5 Jahren gestorben? Ja. Wie kam das? Erzähl mal. Ja, es war so, dass mein Vater schon lange herzkrank war und meine Mutter dann irgendwann ja durch Zufall zum Augenarzt musste. Mhm. Und dabei festgestellt worden ist, dass sie einen Tumor am Auge oder hinterm Auge hat. Ach, und sie hatte keine Beschwerden vorher? Nee, gar nicht. Und daraufhin wurde dann das Auge entfernt und hat ein Glasauge bekommen. Mhm. Ja. Aber gut, es war dann soweit geklärt. Ja. Und irgendwann vor, ja, fast 3 Jahre sind es jetzt schon, kam dann raus, oder wurde sie dann immer kränker und ja, so Erkältungsbeschwerden. Ja. So, das ging halt so lange, bis sie irgendwann ins Krankenhaus musste. Mhm. Mein Vater war zu der Zeit auch krank. Mhm. Lag halt auch schon längere Zeit im Bett und ja, wusste auch nicht so recht, was jetzt los ist. Und, ja. Und als 2 Tage oder 3 Tage, nachdem meine Mutter ins Krankenhaus gekommen ist, sagt er dann auch, ihm geht es immer schlechter. Lass uns einen Notarzt rufen. Dann haben wir einen Notarzt gerufen und er wurde dann halt mit Verdacht auf Herzinfarkt oder irgendwas in der Art ins Krankenhaus eingeliefert. Mhm. Und ja. Und hatte er einen Herzinfarkt gehabt? Nein, er hatte eine Lungenentzündung, wie sich dann später herausgestellt hat. Er war dann in der Herzklinik und da wurde halt festgestellt, es ist in Klammern nur eine Lungenentzündung und wurde dann in das gleiche Krankenhaus verlegt wie meine Mutter. Mhm. Und da haben sie halt gesagt, okay, das Ehepaar verlegen wir auf ein Zimmer. Mhm. Und als er dann die ganzen Diagnosen mitbekommen hat, hat er dann eines Morgens einen Herzstillstand gehabt und ist ins Koma gefallen. Als er die Diagnosen von deiner Mutter mitbekommen hat? Ja, genau. Das hat er nicht verkraftet? Ja. Was waren das denn dann für Diagnosen? Was hat man dann bei deiner Mutter festgestellt? Ja, das war Leberkrebs im Endstadium. Mhm. Das war die Folgeerscheinung, die Nacherscheinung von dem Tumor im oder hinterm Auge. Ja, genau. Ja. Wir haben dann halt auch im Nachhinein, haben wir dann die ganzen Unterlagen gefunden, als wir dann ja die Sachen ausgeräumt haben. Und jetzt, wie der Zufall so will, habe ich dann eben, als ich die Ina gehört habe, ist auch so eine ähnliche Sache aufgetreten. Wir haben halt auch eine Geburtsurkunde gefunden. Mhm. Und wir haben auch noch einen großen Bruder. Ich habe drei jüngere Geschwister, bin eigentlich die Älteste. Aber als ich so die Ina gehört habe, ist mir das auch eingefallen, dass das bei uns auch so ist, dass wir einen älteren Bruder haben, der halt immer totgeschwiegen wurde. Und der auch zur Adoption freigegeben wurde damals, irgendwann? Ja. Ja. Habt ihr den inzwischen gefunden? Rauszubekommen, aber bisher vergeblich. Ja. Ja. Noch mal eine Frage zu den Eltern. Dein Vater hat dann einen Herzinfarkt bekommen und ist ins Koma gefallen, als er die schlimmen Diagnosen von deiner Mutter gehört hat. Ja. Ist er dann verstorben? Ja, also er ist dann. Ist er vor deiner Mutter verstorben? Ja. Und wie lange hat deine Mutter dann noch gelebt? Nee, andersrum. Meine Mutter ist zuerst verstorben und 2 Tage später ist er verstorben, so rum. Das heißt, er lag aber schon im Koma, er hat das gar nicht mehr mitbekommen, dass deine Mutter verstorben ist. Ja, ich vermute halt im Unterbewusstsein oder Bekannte hat mir das damals gesagt, dass es im Unterbewusstsein war, dass er das vielleicht irgendwie gespürt hat und man meinte es gut und hat die beiden zusammengelegt, obwohl sie ganz unterschiedliche Krankheiten hatten. Und das hat dann doch so eine schlimme Auswirkung gehabt auf deinen Vater. Genau. Andererseits war er wahrscheinlich so krank, dass er vielleicht sowieso nicht mehr sehr lange gelebt hätte. Kann das sein? Ja, das ist schwer zu sagen. Hm. Das ist ja eine ganz, ganz traurige Geschichte. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass deine Eltern noch gar nicht mal so alt waren. Ja, so. Also meine Mutter war 56 und mein Vater war 65. Ja. Und dann verliert man quasi auf einen Schlag mit der kurzen Unterbrechung beide Eltern. Wie hast du das denn damals erlebt und aufgenommen? Ja, Anfangs ging es mir recht gut damit, weil ich dann auch eine neue Arbeitsstelle hatte. Und ja, konnte mich da frei ausleben. Und als ich dann die Arbeit gewechselt hatte und meine Schwester wieder zu uns nach Hause gezogen ist, ja, da hat sich dann auf einmal alles geändert. Mhm. Und mittlerweile bin ich halt so weit, dass es mir sehr schlecht geht, dass ich eine Kur beantragt habe. Mhm. Es ist ja oftmals so, wenn Menschen so etwas Schlimmes erfahren, erleben, dass es denen in der ersten Zeit danach, ich will mal nicht sagen gut geht, aber dass sie ganz passabel damit umgehen können. Oder wie du es auch gerade geschildert hast, dass du dich in die neue Arbeit hast stürzen können und man verdrängt das so. Aber in der Regel bricht das dann nach einer gewissen Zeit aber ganz massiv aus einem dann heraus. Die Traurigkeit, die Trauer, die Verzweiflung, alles zusammen. Ja, das ist wichtig. Also es hat jetzt bei mir fast 2 Jahre gedauert, bis ich richtig rauskam. Es ist ja schon schlimm, wenn man einen Elternteil verliert, wenn man dann auf einen, so gut wie auf einen Schlag beide verliert, auch noch in den jungen, relativ jungen Jahren, ist das natürlich ganz, ganz, ganz schlimm und ganz traurig. Du sagst, du hast jetzt eine Kur beantragt. Weil ich halt auch momentan auch an der Arbeit merke, es geht mir immer schlechter und ich bin einfach nicht mehr voll konzentrationsfähig. Wie zeigt sich das denn? Welche Symptome sind das, wenn du sagst, es geht mir schlechter? Ich sag mal so, es fängt an mit Schlaflosigkeit und dann halt morgens aufstehen. Man hat nur 3-4 Stunden geschlafen, mit Unkonzentriertheit und ja, es kommt immer mal wieder Fehler vor. Ich vergesse Sachen und so weiter. Mhm. Geht es auch einher mit einer depressiven Stimmung? Ja. Das schon. Ja, das ist auch momentan auch immer schlimmer. Gibt es noch andere Probleme im Bereich beispielsweise Alkohol? Trinkst du Alkohol? Nee, das nicht. Das nicht? Das gar nicht. Oder also ganz selten mal. Oder verletzt du dich selbst? Nee, auch nicht. Mhm. Also ich habe zwar manchmal so eine, ja, so... Ja, schon so eine Wut, wo ich dann doch mal solche kleinen Wutausbrüche kriege, aber es ist noch unter Kontrolle, aber halt auch so die Einsamkeit. Ich lebe zwar mit meinen Geschwistern in einem Haus, aber trotzdem bin ich halt oft einsam, gerade dann abends. Ja, redet ihr denn im Kreise der Geschwister viel über die Eltern? Nee, im Moment nicht. Also momentan ist das Verhältnis auch recht gestört. Mhm. Meinst du, es liegt daran, dass alle so mit ihrer Trauer nicht richtig zurechtkommen? Ja, ich denke schon. Also wir waren ja alle noch sehr jung. Mein Bruder war damals 21. Mhm. Und ihr lebt jetzt in dem Haus eurer Eltern, also in eurem Haus? Ja, also ich habe schon Schwierigkeiten damit, die Sachen jetzt alle nach und nach zu entsorgen. Meine Geschwister sind da anders und das ist, glaube ich, momentan auch das große Problem bei uns. Achso, ihr habt immer noch viele Sachen von den Eltern zu Hause? Ja, das ist richtig. Alle Anziehsachen auch noch? Nee, das nicht mehr. Die haben wir schon zum größten Teil. Mhm. Was sind denn so Gegenstände, die deine Geschwister entsorgen möchten und wo du sagst, nee, das möchte ich eigentlich nicht? Ja, das sind halt auch noch viele so Sachen, die man einfach noch gebrauchen kann. Bettwäsche, die man einfach weiterhin nutzen kann, die vielleicht nicht mehr ganz so modern sind, aber... Aber du möchtest, weil man sie benutzen kann und weil sie vielleicht in gewisser Weise doch noch an deine Eltern erinnern, möchtest du sie behalten? Auch, oder auch so Küchensachen, Geschirr, Besteck. Es wurde halt im Laufe der Jahre viel angesammelt. Ja, ja. Sag mal, Sachen, die einfach noch sitzen sind. Wir haben schon sehr, sehr viel entsorgt, aber... Ja. Hast du einen Freund? Nee, zurzeit nicht. Ich denke nur mal an damals, an vor 2,5 Jahren. Gab es dann eine Doppelbeerdigung? Ja. Also es war auch selbst für den Pfarrer und für das Bestattungsinstitut eben hier ländlich, man kennt sich und selbst für den Pfarrer war das schon ein großer Schlag. Ja, ich finde es auch wirklich ganz, ganz traurig, wenn ich mir vorstelle, da stehen vorne 2 Särge und da liegen die Eltern drin. Wie hast du denn diesen Tag überstanden? Ja, eigentlich recht gut. Also gut, wir hatten alle ein bisschen etwas Beruhigungsmittel genommen, aber irgendwie schon, ja, ich sag mal so, es ist in der Zeit halt einfach so, dass man einfach nur funktioniert. Ja, genau. Dann rauscht das alles so an einem vorbei. Ja, man macht das halt einfach alles, was so zu organisieren ist, geht halt einfach und ja. Du hast die Kur beantragt, sagst du. Ja. Ist das eine einfach eine Kur oder ist das eine Kur, wo man sich auch so mit Trauerbewältigung und psychosomatischen Dingen beschäftigt? Ja, auch. Also es geht da auch momentan halt auch so ein bisschen um die Arbeit, um den ganzen Alltagsstress, mhm. um einfach mal was anderes zu sehen. Mhm. Aber das wurde bisher erstmal abgelehnt. Und ja, halt ich hatte Widerspruch eingelegt, aber... Was glaubst du, wann könnte das losgehen? Ich hoffe dann so im, ja, Mitte Februar, März. Ach so, doch schon, dann ja. Ich kann es nicht sagen, mhm. das ist schwierig. Finde ich richtig, Patricia. Ich finde das auch, wie gesagt, das höre ich oft, dass insofern ist das in gewisser Weise auch normal bei einigen traumatisierten Menschen. Das ist ja ein Schock, den du erlebt hast, wie gesagt. Dass das nach einer gewissen Zeit erst rauskommt. Ich finde gut, ja. dass du sowas, so eine Kur jetzt anstrebst. Darüber hinaus ist vielleicht zu überlegen, das müsstest du dann in der Kur mit den Ärzten und dem Psychologen besprechen, ob du danach vielleicht dann doch auch noch ambulant eine Trauertherapie machst oder in eine Trauergruppe gehst, was auch immer. Aber auf jeden Fall musst du was tun und du musst auch etwas mit anderen Menschen tun. Ja. Insofern hast du jetzt schon mal intuitiv das Richtige gemacht, indem du diese Kur da beantragt und forciert hast. Ja, also ich gehe auch schon seit längerem zu einer Psychologin, aber das ist halt nicht ganz so mein... Ja, ich habe halt nicht so einen richtigen Draht zu ihr. Da müsstest du dir... Ich habe was anderes gesucht, so eine Art Coaching, die sich auch mit Trauerbewältigung auskennt. Und das ist halt schon, sagt mir schon eher zu. Aber es ist auch schwierig, da immer Termine zu bekommen. Aber dann bist du ja schon mal auf einem guten Weg. Ja, das auf jeden Fall. Ich möchte trotzdem, dass du jetzt auch nochmal mit meiner Psychologin ein paar Worte sprichst. Vielleicht kann sie dir auch nochmal ein paar Tipps geben oder noch bezogen auf die Kur, auf was du da achten solltest und so weiter. Ja. Ich möchte es nochmal sagen, dass mir das wirklich sehr, sehr leid tut, was du erzählt hast und was du und deine Familie mitgemacht hast vor zweieinhalb Jahren und seit zweieinhalb Jahren. Und wünsche dir sehr viel Kraft, dass du es vielleicht jetzt endlich schaffst, ein bisschen mehr das zu verarbeiten, was da über dich hereingebrochen ist. Ja. Wünsche es dir von ganzem Herzen, Patricia. Ich bitte dich aufzulegen und du wirst von Sabine, meiner Psychologin, zurückgerufen. Ja, danke schön. Alles Gute. Dann eine schöne Nacht noch. Danke schön, dir auch. Tschüss, Patricia. Ja, tschüss. Ciao. Und wir machen weiter mit dem Thomas. Thomas ist 50. Hallo, Thomas. Ja, grüß dich, Domian. Hallo, Thomas. Was geht's bei dir? Ja, ich bin der Meinung, meine große Liebe jetzt endlich gefunden zu haben. Die wirklich größte Liebe deines Lebens? Ja, weil es passt einfach alles. Ne? Ich finde das immer so toll, wenn Leute, die schon ein bisschen älter sind, also du bist ja nicht sehr alt, aber ein bisschen älter, das sagen. Finde ich immer ganz, ganz beeindruckend. Erzähl mal ein bisschen. Ja, ich saß bei mir in einer Stammkneipe, treff da eine Frau und sie wusste nicht, wo sie schlafen sollte. Och. Dann habe ich ihren Schlafplatz bei mir angeboten gehabt. Ja, das fängt ja sehr, sehr kurios an. Du sitzt in der Kneipe, da kommt eine Frau rein und sagt, ich weiß gar nicht, wo ich schlafen soll. Ja, das ergab sich so im Gespräch. Warum wusste die, war die zu Besuch bei euch in der Stadt oder was? Ja, die war zu Besuch. Sie kommt aus München, ich in Hamburg. Und ja, wusste nicht, wo sie schlafen sollte. Wir waren uns sympathisch von Anfang an. Und dann habe ich gesagt, ja, du kannst einfach bei mir pennen, ohne irgendwas dabei. Ich habe eine große Wohnzimmer-Couch, ich schlafe bei mir im Bett. Finde ich trotzdem kurios. Ich finde es kurios, dass die Frau das gesagt hat. Dass die sich nicht für ein paar Euro ein billiges Zimmer irgendwo genommen hat, in einem Hotel. Ja, hat mich auch gewundert. Stattdessen geht die gleich mit so einem Kerl namens Thomas mit. Das ist doch verrückt. Ja, und dann noch Rollstuhlfahrer. Und dann bist du auch noch Rollstuhlfahrer. Ja. Also, ich fand es auch sehr, sehr skurril und ominös. Also, du hast das Angebot gemacht und hat sie gesagt, ja, warum nicht? Ja, machen wir. Und dann ist sie mitgegangen. Und dann war das so, ich habe mich immer im Bett gelegt, ich habe ihr gesagt, wo sie schlafen kann. Ich habe ein Wohnzimmer halt mit Ausziehcouch und habe ihr gezeigt, wo Bettdecke und so liegt. Und das war richtig klasse. Und zwar war das zwei Tage vor Silvester. Jetzt, das letzte Silvester? Letztes Silvester, ja. Und das war richtig klasse. Und es ging nichts zwischen uns. Ich wollte sagen, sie ist nicht rübergekommen, kuscheln zu dir, sondern sie blieb brav auf ihrer Couch liegen. Nein, sie ist einfach da geblieben. Ja. Ich wollte auch in dem Moment. Ja. So. Und das war richtig klasse. Und dann hatte sie zu Silvester, hatte sie einen Termin gehabt. bei einem Bekannten. Mhm. Und den hat sie wahrgenommen, hat sich von mir verabschiedet. Ja. Und mittlerweile sind wir ständig in Kontakt. Achso, Silvester habt ihr da nicht zusammengefeiert, weil sie ja bei dem Bekannten war? Und seitdem seid ihr in Kontakt. Aber nun wohnt sie in München und du in Hamburg. Ich in Hamburg, richtig. Ja, wir telefonieren, aber wenn es ihr dreckig geht, ruft sie mich an. Mhm. Und ja, ich sende sie hier, und weil ich kann nicht so viel telefonieren über Handy. Ja. Weil Prepaid, kennst du das ja. Ah, ja, ja. Natürlich, verstehe. Aber sobald der SMS kommt, ruft sie sofort zurück. Aber ihr habt euch jetzt seitdem nicht nochmal gesehen? Nein. Nein. Und wir telefonieren aber regelmäßig. Und trotzdem sagst du, also nochmal ein paar Fakten zu der Frau. Wie alt ist die Frau? 54, ich bin 50, alles im Rahmen. Alles komplett im Rahmen? Ja. Sie ist auch solo? Sie ist solo, ja. Ich gehe davon aus, natürlich, habe ich jetzt nicht gefragt, aber du bist auch solo? Ich bin auch solo. Und du wagst jetzt schon das große Wort, das ist die größte Liebe meines Lebens, obwohl ihr euch eigentlich erst nur ganz kurz mal gesehen habt, sonst nur telefoniert. Ja, weil es passt einfach so zusammen. Unsere beiden Fetische, die wir haben. Hm. Es gibt einen Fetisch? Ja. Was ist das für ein Fetisch? Sie hat einen Fußfetisch. Ja. Möchte ihre Füße verwöhnt haben. Ja. Und du magst das? Ich mag Füße. Ja. Ich liebe Füße. Na, passt doch. Habe aber noch einen zweiten Fetisch dabei. Oh, erzähl. Und zwar suche ich ein Ponygirl. Ein Ponygirl? Ja. Was ist das? Das ist eine Frau, die ausstaffiert wird wie ein Zirkuspferd oder ein Dressurpferd. Ja. Und die dann Kunststückchen vorführt. Das habe ich noch nie gehört. Wie staffiert man eine Frau wie ein Pferdchen? Wie geht das? Ja, wie ein Zirkuspferd. Sie bekommt halt so einen Puschel oben auf den Kopf drauf. Ja. Bekommt Zügel angelegt, also ein Geschirr angelegt, so wo die Brüste dann hervortreten, weißt du. Und hat sie ein Leder? So eine Lounge. Ja, und ein Lederkostüm dann an? Leder. Ja, aber eher ein bisschen nackiger. Ach so. Und so, das, Und Stiefel, oder was? Ja, Stiefel, eventuell, man kann sich auch Hufe besorgen und... Ach, ja, dann wird das Mädel ja wirklich hergerichtet wie so ein süßes kleines Pony. Richtig. Hab ich nie gehört. Das ist ein verbreiteter Fetisch. Ponygirl heißt das? Ja, ob der verbreitet ist, weiß ich nicht so. Also ich hab's noch nie gehört. So, und dann, was macht man da mit dem... Also das Ponygirl tanzt dann wie ein Pferdchen vor dir, oder wie was? Wie ein Zirkuspferd. Muss Kunststückchen vorführen. Aber ist das nicht ein bisschen albern? Ich stelle es mir ja ein bisschen albern vor. Ich finde das überhaupt nicht albern. Nein, ich frage ja nur... Ich kenne mich da ja nicht so mit aus. Wenn du in deinem Wohnzimmer sitzt und sie ist als Pferdchen verkleidet und tanzt dann da so rum und... Nein, das findet ja nicht nur im Wohnzimmer statt. Das wird in Clubs da vorgeführt und... Ach so. Ach so, das ist richtig so im Club, in der Clubszene auch durchaus bekannt. Ja, ja. Zu einem Pferd gehört doch auch ein Wagen. Kann man denn vor dieses weibliche Pferdchen auch einen Wagen oder einen Wagen spannen, hinter das Pferd? Ja, natürlich. Ich bin noch Rollstuhlfahrer. Ja, das passt doch. Ja. Nee, im Ernst jetzt? Ja. Dann spannst du vor deinen Rollstuhl ein als Pferdchen ein Pony-Pferdchen verkleidete Frau? Genau. Und dann zieht die dich? Dann zieht sie mich, und genau richtig. Und du mit der Peitsche immer ein bisschen so auf den Arsch drauf? Ja, wenn ich eine Peitsche dabei habe, ja, und dann... Wie lustig, sowas würde ich gerne mal sehen. Also, ja, wenn du mal Lust hast, würde ich dich gerne mal in so einen Club einladen. Mann, das ist aber eine verlockende Einladung. Ja. Also du bist ja schon unterwegs, du gehst in diese Szene, gehst du rein und auch in die Clubs. Ja. So, richtig. Und diese schöne junge Frau in deinem Alter in München hat auch einen solchen Fetisch, die verkleidet sich gerne auch als Pony? Das weiß ich eben noch nicht. Und da bin ich am Überlegen, wie ich ihr das beibringen kann, weißt du? Mhm, das kann man wahrscheinlich... Weil sie ist Tänzerin. Ach, sie ist auch mal Tänzerin? Ja, eben, das passt nämlich absolut hundertprozentig. Wo tanzt sie denn? Mag ich jetzt in dem Moment nicht sagen, okay, weil aber wenn sie zuhören würde... Alles klar, ich frage nur deshalb, weil mit 54 Tänzerinnen ist, glaube ich, auch schon eher ein bisschen schwer. Da gehe ich wieder zu ins Tiefe, weißt du. Auf jeden Fall, irgendwo tanzt sie und damit wollen wir uns zufrieden geben. Ja. Hast du denn schon mal so ein bisschen vorgefühlt, ob sie überhaupt einen Fetisch hat? Das kann man ja fragen. Hast du auch einen? Ja, mit den Füßen, das okay. Ich noch gesagt, mit dem Fußfetisch. Dann kann man ja fragen, ja, vielleicht sonst auch noch was, was dich interessiert? So könntest du sie ja fragen. Ja, ich hatte ihr ja schon mal meinen Fetisch auch nahegelegt, ne? Hatte ich ihr ja gezeigt, worauf ich stehe. Und da war sie gar nicht abgeneigt. Ach, du hast ihr das von dir mit dem Pony-Mädchen da schon erzählt? Ja, natürlich. Ach so. Ich dachte, das wäre noch streng geheim, weil du gerade sagst, ich weiß nicht, wie ich es ihr beibringe. Nein, also wir sind ganz, ganz offen miteinander umgegangen. Ja, dann ist doch schon alles irgendwie klar. Es ist nur die Frage, ob sie das mal auch, ob sie es mitmachen würde wollen. Ja. Das ist die Frage. Ja, kann man. Also wenn du es ihr schon gesagt hast, dass du auf sowas stehst. Ich habe ihr auch Bilder gezeigt. Oder? Ja, dann ist ja alles klar. Dann kannst du sie doch auch irgendwann mal fragen, könntest du dir das denn vorstellen, dass wir beide das auch mal sowas, dass wir auch mal sowas machen? Kann man doch fragen. Wenn sie sagt nein, dann ist auch gut. Dann, halt dann nein. Ist auch okay, das stimmt. Einfach offen und ehrlich damit umgehen. Also für dich wäre das... Jetzt aber nicht per Telefon oder SMS, sondern wenn sie bei mir ist. Ist denn ein Besuch geplant? Ja, auf jeden Fall. Wann denn? So Mitte, Ende Februar, weil jetzt muss sie erstmal los nach Holland. Ja gut. Weil ihr Mann ist verstorben und da wolltest du zum Grab hin. Und ja, also Mitte Februar jetzt kann... jetzt habe ich schon wieder zu viel. Ja, also naja. Mitte Februar ist ja nicht mehr so lange hin, da kannst du es ja noch aushalten. Naja, natürlich, auf jeden Fall. Das ist aber für dich jetzt nicht so gravierend mit diesem, wie nennt man das? Ponygirl. Also wenn sie jetzt sagen würde, nein, mache ich nicht mit, würdest du trotzdem weiter gerne mit ihr nah in Kontakt sein? Auf jeden Fall. Ja. Das ist einfach eine ganz, ganz tolle Frau. Ja, dann finde ich das völlig okay. Frag sie, wenn sie nein sagt, dann nein. Und wenn sie ja sagt, umso schöner. Habt ihr beide noch mehr Späßchen miteinander. Das stimmt. Obwohl, es würde mich ein bisschen traurig machen, wenn es nicht so wäre. Wenn es sich nicht drauf einlassen mal, könnte. Wie kommt man denn auf so einen, wie ich finde, ungewöhnlichen Fetisch? Wie kommt man auf die Idee? Wie bist du auf die Idee gekommen? Ah, ich habe da auf einschlägigen Seiten treibe ich mich halt rum. Mhm. Und dann habe ich das gesehen, ne, so mit Ponygirls und. Ja, und ich sitze halt im Rollstuhl und das passte richtig gut zusammen. Warum sitzt du eigentlich im Rollstuhl? Ich hatte 93 schweren Motorradunfall. Oh, und bist querschnittsgelähmt? Querschnitt, ja. Wie ist das mit der Sexualität? Ja, wie gesagt, das klappt alles noch. Das Einzige, was ich nicht mehr kann, ist abspritzen. Ach so. Aber du... Sorry, dass ich so direkt... Ja, nur ist es raus. Wir können es nicht mehr rausschneiden. Aber eine Erektion kriegst du und du spürst das auch alles und... Ich spüre das alles, ja. Und die fehlende... Ja, das haben wir gerade. Den fehlenden Abschluss, ja. Der wird anders kompensiert. Über die erogenen Zonen und... Ah, verstehe. Also schon mal. Wir sind richtig ausgeprägt. Jetzt haben wir wieder was Neues hier in unserer Sendung gelernt, nämlich Ponygirls. Gibt's auch Ponyboys? Ja, natürlich. Natürlich. Gibt es auch. Das ist eher in der schwulen Szene dann oder auch für das? Nein, auch in der heterosexuellen. Ach so, das hinten sitzt eine Frau und vorne ist ein Boy, der dann. Genau. Der wird eventuell gesattelt. Die Frau sitzt dann auf. Ja. Auf dem Rücken. Verrückt. Es gibt so viele verschiedene Spielvarianten. Ich sag dir, die Welt ist so verrückt. Es gibt so viel abgefahrene Sexualität, dass es einen immer wieder doch noch, obwohl man glaubt, man hat schon alles gehört und gesehen, immer noch wieder erstaunt. Ja, aber ich finde das schön so, dass sie so weit gestreut ist. Natürlich. Sexualität. Natürlich, sonst wäre es ja langweilig. Eben. Thomas, ich habe mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Wünsche dir sehr viel Glück mit deiner Liebsten aus München. Und ja, danke schön. Sprich sie ruhig mal an und wie gesagt, wenn nicht, dann halt nicht. Und wenn, umso schöner. Das wird auf jeden Fall eine schöne Freundin werden, eine gute Freundin. Genau. Es sei dir gegönnt. Schöne Grüße nach Hamburg. Ja, danke schön. Tschüss, Thomas. Ciao. Und alles Gute dir noch. Vielen Dank, sehr nett von Mach dir. Mach weiter so. Tschüss. Ciao. 1.36 Uhr haben wir, meine Lieben. Ich möchte euch gerne hinweisen auf unser Thema übermorgen. In unserer Themennacht heißt das Thema die Macht der Mütter. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die es mit sehr starken und dominanten Müttern zu tun haben oder hatten. Also die unter ihrer Mutter gelitten haben oder ihre Mutter gehassen. Oder, es kann ja auch die Kehrseite der Medaille sein, die ihrer Mutter sehr dankbar sind, weil sie ihr ganz viel zu verdanken haben. Weil die Stärke der Mutter euch vielleicht gerettet hat aus einer sehr letztendlich schwierigen Lage. Und vielleicht hat eure Mutter, weil sie so eine machtvolle Person war, euch geschützt. Vor wem auch immer. Wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema, die Macht der Mütter, reden wollt, dann mailt uns am besten domian@wdr.de plus eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben bitte. Oder meldet euch dann am Mittwoch vor der Sendung ab 0 Uhr und gerne auch während der Sendung. Heute geht es weiter mit der freien Themennacht und ich freue mich, begrüßen zu können die Sarah. Und die Sarah ist 25. Guten Morgen, Sarah. Hallo, Domian. Hallo, Sarah. Was ist dein Thema? Und zwar geht es darum, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Also ich habe jemanden kennengelernt und ich habe ein Verhältnis mit dem. Wann hast du ihn kennengelernt? Ja, so vor circa 3 Monaten. Ja, wie alt ist der? Der ist 28. Ja, und mit dem hast du ein Verhältnis? Genau, und für mich geht's halt schon ein bisschen weiter, dass ich halt auch Gefühle für ihn entwickelt habe. Du hast aber keinen Freund? Nee. Hat er eine Freundin? Nee, auch nicht. Okay. Und also seine vorige Beziehung liegt auch schon 2 Jahre zurück. Mhm. Und er hat auch schon so am Anfang hat er gemeint, so ja, er möchte eigentlich keine Beziehung haben. Aber so mittlerweile habe ich immer mehr das Gefühl, also auch so viel Zuneigung, wie er mir gibt. Und er gibt mir einfach ein sehr gutes Gefühl und will mich auch immer küssen und so, wenn wir uns sehen. Und da ist es für mich dann halt schon so die Frage, ob da nicht mehr dahinter ist. Aber er will mir nie so richtig sagen, wie es jetzt aussieht. Aber ihr habt auch Sex miteinander? Ja, eigentlich immer. Eigentlich immer, ja. Und es ist auch sehr schön, also da, ich weiß nicht, ich fühle mich da einfach richtig wohl. Ja, so weit, so gut. Ja. Aber, wo ist der Haken? Ja, dass ich halt einfach wissen möchte, ob das für ihn nur eine Affäre ist, auch so, weil ich von ihm halt so keine Rückmeldung bekomme in dem Punkt. Und ich habe halt auch Angst, wenn ich ihn drauf anspreche, weil er halt schon mal gesagt hat, er möchte keine Beziehung, dass ich dadurch alles kaputt mache. Ihr habt immer Sex miteinander, wenn ihr euch trefft. Ja. Es gibt kein Treffen, wo man mal nur essen geht oder ins Kino oder weiß ich was. Nee. Geht der Sex immer von ihm aus? Nee, nicht immer. Würdest du denn auch mal gerne irgendwie einfach mal so dich mit ihm treffen? Ja, schon. Aber es hat sich bis jetzt noch nie so wirklich ergeben. Und wie lange seid ihr dann immer zusammen? Ja, also jetzt mittlerweile wird es meistens immer ein bisschen länger. Sonst war es halt immer so 2-3 Stunden oder so. Und geht er nach dem Sex? Nee, eigentlich sitzen wir da meistens noch zusammen oder kuscheln miteinander oder so. Aber wir reden halt auch sehr viel miteinander. Er sagt auch immer zu mir, er vertraut mir sehr, also er erzählt mir auch sehr viele Sachen, wo ich denke, okay, dass er mir das schon erzählt, finde ich schon krass. Ihr wohnt in der Nähe? Ja. Aber es kam noch nicht dazu, dass das eine bei dem anderen mal übernachtet hat? Nee, übernachtet haben wir bis jetzt noch nicht beieinander. Wie erklärst du dir das? Ich weiß es nicht. Ich meine, gut, es ist schwierig, er hat Hunde, er muss immer nach Hause. Aber ich würde es mir schon wünschen, dass er einfach nur fragt, ob ich nicht bei ihm bleiben will oder so. Du könntest das ja, du hast ihn schon besucht zu Hause? Ja. Ja. Oft dann. Also das läuft so ab, dass er, entweder kommt er zu dir oder du fährst zu ihm. Genau, ja, oder er holt mich ab oder so. Und er lebt alleine und du lebst auch alleine, nicht in der WG oder irgend sowas? Wir wohnen beide alleine, ja, genau. Hast du denn den Eindruck, dass er ein bisschen mitkriegt, dass das bei dir mehr schon ist als nur so eine nette Affäre? Ja, glaube ich schon, das merkt er schon. Aber du siehst kein, auch nicht das geringste Anzeichen von ihm, dass das bei ihm ähnlich ist wie bei dir? Also ich weiß nicht, er guckt mich jetzt halt immer intensiver an und sagt mir, also macht mir auch immer mehr Komplimente und so und sagt auch, er mag es so, weil ich so ein fröhlicher Mensch bin und er mag, dass ich so viel lache und so viel Spaß habe und das steckt ihn halt auch an. Mhm. Und er ist gern mit mir zusammen. Ist wirklich schwer zu sagen. Das kann man natürlich auch jemandem sagen, den man wirklich so nett findet, mit dem man gerne Sex hat und aber mit dem man keine Beziehung haben möchte. Kann man so nette Sachen ja auch zu jemandem sagen. Das ist ja, das ist halt auch so, wir schreiben ständig, jeden Tag, wir telefonieren auch und eigentlich jeden Morgen, wenn er aufsteht, schreibt er mir sofort. Ah, das macht er auch. Ja, ja, teilweise schreibt er auch, guten Morgen, mein Schatz oder so. Mhm. Und manchmal sagt er das auch, wenn wir uns treffen. Das hat er am Anfang auch nicht gemacht. Also wie? So habe ich dann das Gefühl, das kommt schon ein bisschen mehr, aber irgendwie dann immer vor dem... Wie oft schreibt ihr euch am Tag? Es ist unterschiedlich. Ich melde mich auch manchmal nicht aus dem Grund, weil ich ihm dann das Gefühl geben möchte, dass er mich vielleicht anfängt, ein bisschen zu vermissen. Ich merke aber auch, dass es funktioniert. Also er schreibt mir dann auch, ich vermisse dich und so. Ich weiß es nicht. Das Ganze geht jetzt 3 Monate. Ja. Und du bist teils glücklich, teils auch ein bisschen traurig, ne? Weil du nicht so richtig weißt, was das ist. Ja, genau. Und je mehr Zeit vergeht... Bitte? Entschuldigung. Meine Eltern kriegen das halt auch mit und die fragen natürlich auch, ja, wie sieht es jetzt aus? Seid ihr jetzt zusammen? Weil Ich kenne das halt von mir auch nicht. Ich glaube, Sarah ist dabei, gerade ihr Herz zu verlieren, ne? So ganz langsam. Und sie weiß gar nicht, wo es hinläuft. Ja. Sarah, ich würde es vielleicht noch ein bisschen mehr angucken und da würde ich mal noch einen Gang zulegen und dem das noch klarer zeigen und dann gucken, wie er reagiert. Und wenn er immer noch diffus reagiert, dann würde ich es irgendwann auch mal sagen. Okay. Vielleicht kommt eine bittere Antwort, aber das wäre dann für dich die Notbremse, dass du dich da nicht weiter reinsteigerst und reinbegibst in dieses Verliebtsein. Ja, es ist halt nur so, ich mache mir halt auch Gedanken, weil er möchte mich zum Beispiel nicht teilen, das hat er auch schon mal gesagt, dass ihm wichtig ist, dass ich mich mit niemand anderem treffe, wenn wir halt so intim sind und dass wir halt ehrlich zueinander sind, das ist ihm auch sehr wichtig. Okay, eigentlich hört sich's gut an. Leg mal einen Gang zu. Und wie gesagt, wenn da nichts Richtiges von ihm kommt, dann sprich ihn einfach mal auf diese Thematik an. Und dann weißt du Bescheid und dann kriegt das eine neue Dimension, eine neue Linie. Einen neuen Drive kommt da rein, hoffe ich. Dass ich dadurch dann alles kaputt machen kann. Wenn ja, aber dann weißt du auch, woran du bist. Das alte Lied, sonst leidest du, sage ich dir. Ja? Ja. Liebe Sarah, ich drücke die Daumen und wünsche ganz viel Glück. Ich glaube, es klingt gut. Es könnte gut gehen. Es könnte toll werden, glaube ich. Okay. Also, wie du es jetzt geschildert hast, glaube ich, bin ich ganz optimistisch. Alles Liebe und alles Gute. Ja, danke dir auch. Tschüss, danke schön, tschüss. Und Elvira, 61, guten Morgen. Guten Morgen. Elvira. Ja, ich rufe an, bezugnehmend auf die Anruferin von Freitag, die sich im Internet mit einem jüngeren Mann immer verabredet hat oder ja, auch informiert genau. hat. Ja. Und da habe ich angerufen, schon am Freitag, weil mich das total an meine Situation erinnert hat. Aha. Hast du auch einen jüngeren Mann? Jein. Das hat vor 10 Jahren schon angefangen. Aha. Da war er 25, ich war 50. Oh. War er noch Student. Ja. Und wie habt ihr euch damals kennengelernt? Im Internet. Auch im Internet damals schon. Und zwar hatte ich einen Freund, der wohnte auch nicht hier. Den habe ich aber real kennengelernt. Und abends haben wir uns dann oft, da gab es noch bei AOL, da so ein Messenger und ein Chat. Und dann haben wir uns da abends noch unterhalten. An dem Abend habe ich auf ihn gewartet, bin dann einfach mal in den Chatroom reingegangen und da hat er mich angeschrieben. Und du hattest auch nicht geschummelt mit deinem Alter? Nein. Das war ihm dann völlig klar? Ja, das war ihm klar, immer. Ja. Und dann mit dem Freund, das hatte sich dann auch irgendwann zerschlagen, der war verheiratet. Und so nach 5 Monaten bin ich dann seinem Drängen nachgekommen und habe ihn besucht. Dir war klar, dass er so viel jünger ist? Und das hat dich nicht gebremst oder abgeschreckt? Nein, ich weiß auch nicht. Ich stand neben mir während der ganzen Fahrt. Also es waren auch 300 Kilometer. Oh je, da kann man natürlich aufgeregt sein, wenn man 300 Kilometer fährt. Ich bin bis nach Göttingen gefahren und dann in der Wohnung, da sah ich, dass da auch eine Frau lebte. Ja, und dann sagte er, das wäre seine Mitbewohnerin, eine Mitstudentin. Ja. weil auch beide Namen an der Tür hingen. Und da stellte sich dann aber doch heraus, dass es seine Freundin ist. Ach so. Aber dann, das war mir dann schon eigentlich egal. Ja, aber der ist ja dreist. Der lässt dich kommen in die gemeinsame Wohnung mit seiner Freundin. Ja. Und die war weg. Ach, die war weg. So. Ja, die war nicht da. So. Also das hat er schon immer vorher sichergestellt. Hast du denn gleich beim ersten Mal, als du ihn besucht hast, mit ihm auch Sex gehabt? Das war ganz komisch. Er stand hinter der Ecke, wie ich im Flur reinkam. Und wir haben uns sofort geküsst und umarmt. Und wir haben uns ja schon so lange, wir haben so horstig telefoniert gehabt und irgendwie kannte ich ihn schon, keine Ahnung. Als ich dann nach Hause gefahren, ich habe auch dann übernachtet bei ihm, als ich dann nach Hause gefahren bin, habe ich gedacht, um Gottes Willen, was hast du denn gemacht? Fährst du einem wildfremden Mann in die Wohnung? Hast du Kinder? Ich habe zwei Kinder, Die sind wahrscheinlich in dem gleichen Alter gewesen. Sind älter. Die sind älter sogar. Mhm. Bist du denn mit diesem jungen Mann, der ja immer noch ein junger Mann ist, immer noch zusammen? Ich bin nicht mehr, ich habe ihn jetzt schon 2,5 Jahre nicht mehr gesehen. Ich will es nicht mehr. Ich habe das abgeblockt. Aber immerhin wart ihr dann 8 Jahre zusammen. Ja, er lässt mich heute noch nicht in Ruhe. Ach so, Ich habe heute noch die letzte SMS gekriegt, dass er mich vermisst. Aber das kann ich mittlerweile gut ignorieren. Mhm. Was war das denn für dich damals so für ein Gefühl, mit so einem großen Altersunterschied dann in so eine Beziehung zu gehen? Das habe ich total vergessen, wie alt ich bin. Ja gut, das kann ich vielleicht noch verstehen. Das hat er mich auch nie spüren lassen oder irgendwas. Auch wenn der... Oder hast du es... Ja, okay, eher nicht. Aber hast du es ihm vielleicht spüren lassen, weil du die Erfahrenere bist und... Ja gut. Also ich habe dann mal so Andeutungen gemacht, dass die Lisa Fitz ja auch mit so einem jungen Mann zusammen ist. Ne? Genau. Und wenn er dann so aus... Er hat dann auch von seiner Beziehung erzählt, seine Kindheit erzählt. Und dann habe ich immer gesagt, die Frau, die da an deiner Seite ist, ist nicht die Richtige. Mhm. Und habe ich ihn mal gefragt, wenn du nicht so viel Geld im Rücken hättest, meinst du, die wäre dann immer noch mit dir zusammen? Ne? So. Ach, er hatte viel Geld im Rücken? Nicht er, sein Vater. Sein Vater. Also da vom Elternhaus her. Aber das war für dich auch uninteressant? Ja. Ich habe selber genug. Wie ist denn das, wenn man da mit einem so jungen Mann zusammen ist, man ist dann schon über 50, so war es damals bei dir, da kann man äußerlich ja, selbst wenn man toll erhalten ist und sehr viel für sich tut, kann man mit einer 20-Jährigen nicht mithalten, körperlich. Nein. Die Körper sind einfach unterschiedlich. Hattest du da nicht irgendwann vielleicht auch in intimen Situationen doch mal irgendwie Minderwertigkeitsgefühl oder Unsicherheit vielleicht? Nein, hatte ich bei ihm nie. Ah ja. Nee. Weil er dir so signalisiert hat, ich will dich so, wie du bist. Genau. Und dann habe ich auch immer gesagt, stell dir mal vor, in 10 Jahren, ne? Und dann hat er gesagt, es ist egal, wenn du 80 bist, liebe ich dich immer noch. Mhm. Nur mit Liebe, also ich setze das heute in Anführungsstriche, ich habe viel gelernt in der Zeit über Sprüche, die Männer machen und oder schreiben. Und er, wenn er telefoniert hat, seine Stimme war wirklich wie Samt in meinem Ohr. Ne? Mhm. Und er hat mich zu Dingen überredet, die ich niemals gemacht hätte vorher. Sag mir ein Beispiel. Zum Beispiel ganz abgefahrene Dinge. Ich habe vorher nie Toys benutzt und das haben wir probiert. Sexspielzeug. Ja, obwohl, das war dann mehr so im Vorlauf, in der Fantasie. Wir haben dann drüber geredet. Mhm. Und wenn wir dann zusammen waren, war das eigentlich schon totale Nebensache. Ne? Mhm. Das war, glaube ich, für ihn auch mehr so ein Anheizen. Was ist für dich das Gravierendste, das Entscheidende, was du gelernt hast, wie du es gerade gesagt hast? Ich habe ganz viel über mich selbst gelernt. Also ich muss dazu sagen, als ich ihn kennenlernte, war mein Mann 2 Jahre tot. Mhm. Der hatte eine ganz blöde Krankheit, Leukämie, und es ging auch ziemlich lange. Also 4 Jahre war ich praktisch mit einem kranken Mann zusammen. Mhm. Und ich habe mich dann tatsächlich auf ihn eingelassen. Keine Ahnung, ob ich Nachholbedürfnis hatte oder irgendwas. Oder gedacht habe, es ist alles egal mittlerweile. Ja, aber was hast du, hast vorhin gesagt, du hast sehr viel über Männer gelernt. Ja, was hast du so gelernt? Ganz dumm. Wir waren so lange verheiratet und ich war eigentlich richtig weltfremd. Ich habe gedacht, jeder Mann, der mich anlächelt, der meint das so ehrlich, ne? So ganz nett und freundlich. Und ich habe alles wörtlich genommen, was man mir gesagt hat. Also was der junge Mann dir gesagt hat? Alle Männer. Und, alle. Und das hast du gelernt, ist eben nicht so? Genau. Ah ja. Wieso ist die Geschichte jetzt dann ich habe das Gespräch mit Ihnen und der Dame nicht mehr verfolgen können, weil ich mit ihrem Mitarbeiter gesprochen habe. Ich weiß auch nicht, wie das dann ausgegangen ist. Na, das läuft noch. Ja, und das würde bei uns auch noch laufen, wenn ich es wollte. Also er hat dann damals seine Lebensgefährtin geheiratet. Nach 8 Jahren? Der war damals 8 Jahre mit ihr zusammen, ja. Ach so, Moment mal, wie? Dann war der mit parallel mit dir zusammen? Und mit ihr. Ach so. War mir auch egal. Sie wusste dann irgendwann, also und dann hat er sein Studium abgeschlossen und hatte in Hannover eine kleine Bude. Und da haben wir uns natürlich ordentlich getroffen. Und vorher haben wir uns in seinem Elternhaus, wenn keiner da war, getroffen oder in der Wohnung seines Bruders. Und das war er ist zu mir gekommen. Und das war dir egal, dass er dann noch seine Freundin hat? Das war mir total egal. Warum habt ihr euch getrennt? Weil ich es nicht mehr wollte. Warum also er hat geheiratet und an dem Morgen, als er zur Kirche ist, da hat er noch die Kamera angemacht, hat mich angerufen, ich soll mal die Kamera anmachen, ich soll gucken, wie er aussieht. Ach. Ich sag, und wo ist sie? Ja, die ist zu einer Freundin, sich fertig machen. Und irgendwie wurde mir da ganz schlecht bei, ne? Das ist ja sowas von dreist von dem. Mhm. Da hätte ich dem eine reinhauen können. Das, ne? Finde ich allerdings auch, ja. Mhm. Und da wollte ich eigentlich hinfahren, wenn es den Tag nicht so fürchterlich geregnet hätte und wollte an irgendeiner Ecke stehen, um ihm einen Schreck einzujagen. Ne? Aber man muss auch sagen, du hast ja all die Jahre das auch mitgemacht. Ja, klar. Ne? Insofern trägst du auch mit Verantwortung. Logisch. Auch heute noch, ich blockiere fast immer die Telefone, die Anrufe von ihm und die SMSs. Und dann gibt es Tage, dann denke ich, der hat ja verdammt lange nicht mehr sich gemeldet. Mhm. Ne? Und an dem Tag meldet er sich. Wahnsinn. Auf jeden Fall, trotz allem, für dich eine interessante Erfahrung, die du nicht missen möchtest. Nein, das, auf keinen Fall. Ich bereue das nicht. Ja. Er ist auch mittlerweile geschieden. Achso, das auch schon wieder. Seit Dezember. Aber er lebt schon wieder ein Jahr mit einer anderen Frau in der Wohnung. Nein. Die ich auch kenne. Elvira, ich danke dir für deine Geschichte und dass du uns mal ein bisschen Einblick hast nehmen lassen in dein Leben, in auch eine ungewöhnliche Lebensgeschichte. Ja. Vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Danke, ja. Tschüss. Hier ist Rolf, 34. Guten Morgen, Rolf. Ja, schönen guten Morgen, Julian. Rolf, um was geht's? Ja, du, ich habe ein ganz großes Problem, du. Erzähl. Und zwar, ja, seit 1,5 Jahren, also bin ich in den falschen Freundeskreis irgendwie reingekommen. Und seitdem, Anfang des Monats, wenn ich mein Hartz-IV-Geld kriege, verzocke ich alles. Mhm. Ja. Was konkret genau machst du? Ja, ich gehe in eine Spielhalle, ne? Ja, also in Automaten. Automaten, genau. Ja. Da spielt mein Geld und dann weiß ich den ganzen Monat nicht, also was ich machen soll. Ja. Und dann, von was lebst du denn dann den Rest des Monats? Ja, pass mal auf, dann gehe ich Flaschen sammeln. Mhm. Und damit kommst du so haarscharf über die Runden. Da kannst du dir Essen verkaufen. Ja, da kann ich mir ein bisschen Essen verkaufen, Zigaretten und dann. Ja. Mehr auch nicht, ne? Wie viel Hartz IV kriegst du? Also knapp 330 Euro, ne? Und die sind sofort weg, wenn die kommen? Die sind sofort weg. Die sind sofort weg, also gleich am, das ganz Schlimmste war jetzt, also vor Weihnachten, Silvester war das gleich weg. Mhm. Ne? Also ich gleich mein Geld verspielt. Du lebst alleine? Ich lebe alleine. Ja. Vor 1,5 Jahren sagst du in falsche Kreise gekommen. Was sind das für Kreise? Ja, das sind so, ich habe da Leute kennengelernt, also die auch spielen, also ein Mordcasino. Mhm. Und und die ziehen dich dann immer mit? Ja, also ich ziehe mich dann selber auch mit, ne? Ja, und vorher, bevor du die kennengelernt hast, hast du nicht gespielt? Doch. Doch, auch? Doch. Die erst lief weit zurück. Also das ist schon... Also ich habe damals schon gespielt, also ganz früher, also schon mit den Dattelautomaten, weiß nicht, ob du die kennst. Ja, mit, klar. Mit 30 Cent schon, 30 Pfennig. Ja, genau. Super Multi und was das gibt, das also liegt lange zurück. Dann nachher hatte ich eine feste Einstellung und dann bei Mercedes. Was hast du da gemacht? Ja, da habe ich als Montagehelfer gearbeitet. Ja. Und da habe ich aber gutes Geld verdient, also 2700 Mark, 3000 Mark. Und dann war das so weit, dass ich nachher ins Casino gegangen bin. Also richtig ins Casino, ne? Blackjack und sowas. Und ne? Und da habe ich gespielt. Ja, und da habe ich dann mein Monatsgehalt bekommen, 2700 Euro. Ja. Ne, netto. Ja. Und hab das in einer Nacht, also in 3-4 Stunden in Schenefeld in Hamburg, habe ich das verspielt. Boah. Ja. Das heißt? Und dann bin ich da rausgekommen, Ja, ohne nichts, keine Busfahrkarte, nichts, nachts. Ja. Also das war damals schon. Also ja, hängst du schon ziemlich lange in dieser Spielgosse, ja, ja. Sagen wir es mal so. Ja. Und dann habe ich das also mich sperren lassen, europaweit, dass sie also nichts mehr in Casino irgendwo reinkommen. Denn es ging auch dann ungefähr 5-6 Jahre alles gut. War nichts los, ne? Warst du denn mal in einer Behandlung wegen Spielsucht? Nee. Warum nicht? Ja, weiß ich auch nicht. Das würde sich ja nun wirklich sehr, sehr, sehr anbieten bei dir. Hast du eigentlich auch noch Schulden mittlerweile? Ja, viele. Wie viele? Ich hatte jetzt mittlerweile Mietschulden gehabt. Jetzt vor kurzem hatte ich also, war das kurz davor, dass ich aus meiner Wohnung raus muss. Also stehst du kurz vor der Obdachlosigkeit? Nee, da habe ich jetzt geklärt gekriegt, also ja. Mit der Wohnungssicherung. Wie viele Schulden hast du denn? Ungefähr, also wenn ich das grob rechne, vielleicht 20.000, 25.000. Also, dann ist ja, du bist erst 34 Jahre alt. Du wirst ja nicht die nächsten 10, 20, 30 Jahre deines Lebens so leben, oder? Nee. Also musst du was tun? Also musst du. Jetzt ist wieder das Problem, Domian. Jetzt morgen, dann, ich weiß genau, morgen früh ist das Geld auf dem Konto. Ja. Ja. Und dann ist wieder das Problem, weißt du? Und dann morgen. Jucken wieder die Finger. Ich verstehe. Toll. Weißt du, morgen sollte dein erster Gang nicht zur Bank sein. Du holst das immer bei der Bank ab dann. Ja, genau. Also die Miete ist, die wird direkt überwiesen, aber. Sondern dein erster Gang wird morgen sein zu einer Suchtberatung. Ja, das habe ich mir schon oft vorgenommen. Und wir werden dir gleich auch die passende. Wo wohnst du? In Hamburg. Immer noch in Hamburg. Wir werden dir gleich auch die passende Anschrift geben in der Nähe von deiner Wohnung, wo du hingehen kannst. Das ist der allererste Schritt, den du jetzt schon morgen umsetzen kannst. Nicht zur Bank, sondern zur Suchtberatung, die sich mit Schulden auskennen, mit Sucht auskennen, mit Spielsucht auskennen. Ja. Sonst geht das immer wieder weiter und immer wieder weiter und du wirst immer mehr reingezogen in die ganze Geschichte und vielleicht bist du irgendwann wirklich obdachlos. Ist das ein Leben? Nee. Nee, das geht auch nicht so weiter. Trinkst du auch Alkohol noch? Ja, das mache ich auch. Ach, das kommt auch noch hinzu. Ja, klar, natürlich, aus Frust, ne? Wie viel trinkst du denn am Tag? Ja, wenn ich Flaschen sammel gehe, natürlich kann ich das nicht hier ausreden, ne, was ich am Tag trinke. Ne? Also du hast jeden Tag einen im Kahn, so kann man sagen. Ja, ein bisschen, ja. Also, muss rundherum was geschehen, Rolf. Auf jeden Fall. Aber ganz, ganz gewaltig. Diese Sendung ist jetzt vorbei. Wir werden dich aber nochmal anrufen, wie ich es gerade schon gesagt habe. Und dann kriegst du alle Adressen an die Hand. Und dann musst du bist deines Glückes Schmied. Du bist Herr deiner selbst. Du musst morgen dann da hingehen und die ersten Sachen einfädeln. Mhm. Du legst auf und wir rufen dich gleich zurück, Rolf. Okay, vielen Dank. Ne? Alles Gute, viel Glück wünsche ich dir. Okay, danke schön. Tschüss. In der Technik, Julia Jochum. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Wieder mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Und jetzt wünsche ich euch eine sehr schöne und eine gute Nacht. Bis morgen. Bye, bye.